das schönste Erdenfleckerl, wo's es gibt. Wo eins das andere recht treu und herzlich liebt. Wo man's nur jodeln hört, das Echo heller schallt. Das ist der schöne grüne Böhmerwald. Oh, schöner Böhmerwald, du Erdenbrand. Mit Schönheit, Freundlichkeit und Liebbedarf. In jedem Wäldler herzlich Gutheit bringt. Das ist der rechte Böhmerwäldler-Sinn. Wo in den kleinsten Hüttern leidet friedlich lebt, wo frohe Stimmung herrscht und Nierenstreit wird gehen, wo man ruft grüß dich und das Echo heller schallt. Das ist der schöne grüne Böhmerwald. Oh, schöner Böhmerwald, du Erdenbrand. Mit Schönheit, Freundlichkeit und Liebe da. In jedem Wäldler herzlich Gutheit bringt. Das ist der rechte Böhmerwäldler-Sinn. Und wenn der echte Böhmerwäldler aufschied nimmt und mit seinem Winkel Gütlichkeit zum Herrgott kommt, da gibt's im Himmel drum a Freud, ruft jung und alt. Der kommt vom schönen grünen Böhmerwald. Oh, schöner Böhmerwald, du Erdenbrand. Mit Schönheit, Freundlichkeit und Liebe da. In jedem Wäldler herzlich Gutheit drin. Das ist der rechte Böhmerwäldler-Sinn. Thank you. wir sind dann das so miteinander z'Haus gehen. Da sagt der eine zu den anderen, weil man schlau. Getauscht mir's aus, gib mir dein Ritzel in der Arme, ein blaues Haupt. Getauscht mir's aus, gib mir dein Junge, gib mir ein Gold in mir ein Haus. Getauscht mir's aus, gib mir dein Junge, gib mir ein Gold in mir ein Haus. Getauscht mir's aus, gib mir dein Floh, ich geb mir ein Monstrum, große Laus. Getauscht mir's aus, gib mir dein Floh, ich geb mir ein Monstrum, große Laus.